Deutschlandfunk. Sport am Feiertag. Und jetzt haben wir noch Zeit für einen satirischen Sportrück- und Ausblick. Laut unserem Glossisten Jürgen Roth voller Sprechblasen und sehr bewegt. Es war wieder ein sehr bewegtes Sportjahr, lautete kürzlich das Fazit des SZ-Podcasts. Und nun zum Sport. Oh yeah, ein bewegtes Jahr liegt hinter uns offenbar verrückt gewordenen, weil grenzenlos duldsamen Chronisten. Ein Jahr voller bewegter Männer zumal. Ein Lothar Matthäus zum Beispiel stemmte, wir hörten zufällig nebenher hin, am 6. Oktober das hocherregende Urteil, das war Weltklasse gemacht, wie er das gemacht hat. Worauf Kollege Kallmund in dieser geschlossenen Abteilung namens Sky Studio flugs fröhlich bebend schwadronierte, es sei irgendwo die Stimmung super vom Gefühl her. Eine Stimmung vom Verstand her muss halt noch erfunden werden. Ein etwas anders gelagertes Resümee zog der studierte Herr Bierhoff im November vor der letzten Partie der lahmenden germanischen Sturmtruppe, in der von den genialen UEFA-Gehirnen ausgebrüteten, allseits jubelnd begrüßten Nations League, deren Sieger im Juni 2019, uns hält es schon heute kaum auf den Sitzen, ermittelt werden wird. Es war ein unzufriedenes Jahr, äußerte der Marketing-Magier jener Mannschaft, die während der lustigen WM beim bösen Russ als ein Haufen hochnäsiger, restlos pomadiger Selbstsüchtel totalitär in die Grütze gegriffen hatte. In der Folge ward am Hofe des DFB, hieß es im SZ-Podcast, beschlossen, den Trainer Löw zu entlassen und durch den Trainer Löw zu ersetzen. Das dankte Mr. Cheap Sunglasses, der joggende Joachim, seinen Gebietern, indem er der, scheint's, mit nichts anderem denn mit Blair und Blah Fußball beschäftigten Öffentlichkeit den von den Philosophen dieser verwesenden Welt nimmer zu entschlüsselnden Satz vor dem bedröhnten Kopf knallte: Ich verspüre Selbstreflexion. Womöglich verspürte er da im August zudem eine erneute Superstimmung vom Gefühl her. Jedenfalls verleihen wir dem badischen Bubble-Barbaren den Arschgeredepreis des Sportjahres 2018, freilich nicht wissend, ob er diesbezüglich im neuen Anno noch Luft nach oben hat. Beispielsweise dergestalt, ich habe mir Erkenntnislust zu gewinnen erdacht. Nichts er oder gedacht hatte sich in der kalten Jahreszeit stellvertretend für sämtliche Repräsentanten seiner peinvollen Profession Skisprung-Experte Dieter Thoma, da er ins Mikrofon schnatterte. Er hat an seinem Material gefeilscht. Zu viel wiederum sinnierten nach Ansicht des ZDF-Reporters Christoph Hamm die im Wintersport-Mekka Pyeongchang antretenden Biathlon-Staffeldamen. Das ist ja manchmal die Krux, dass man Gedanken im Kopf hat, die da nicht hingehören. Etwa solche, die südkoreanische Fans der kanadischen Short-Trackerin Kim Butin per Twitter übermittelten. Wenn ich dich finde, stirbst du. Den Weg ins Biathlon-Stadion gefunden hatten circa 4 südkoreanische Zuschauer. Co-Bundestrainer Gerald Hönig sprach von einem Trauerspiel der SID, befand, die Winterspiele seien längst zum Ladenhüter geworden. Die Süddeutsche Zeitung legte, angesichts gähnender Leere auf nahezu allen Rängen nach, Winterolympia steht total auf der Kippe. Eben diese allzu bedauerliche Tatsache konterte die Witzfigur des Jahres, der OK-Sprecher Sung Baek-ju, mit dem Statement: Wenn Plätze im Fernsehen als leer wahrgenommen werden, bedeutet das nicht, dass die Zuschauer nicht da gewesen sind. Tja, gegen dergleichen logischen Irrsinn sieht sogar Bundesbeauty Löw alt aus. Keine 2 Monate später waren unsere raffseligen Funktionärswirrschädel wieder in der ach so hässlichen Realität angekommen. In einem, schrieb Thomas Kistner, Korruptions- und Bestechungs- und Dopingsumpf, in dem nicht nur Biathlon versinkt. Weiß Gott, keine üble Leistung. Neben Stimmenkäufen und vergnüglichen Schmiergeldreisen wurden, über den verseuchten Biathlonverband hinausgreifend, rund 9000 verdächtige Drogenproben ruchbar. Hier besteht allerdings heuer weiterhin eindeutig Steigerungspotenzial, da die Skijäger bereits im März bei der WM in Östersund und die allerhersten Leichtathleten bei den Titelkämpfen in, na, wo? Genau, im sauberen und klimatisch vorzüglich geeigneten Ländle Katar auszureizen in der Lage sein werden. Darauf setzen wir unser Honorar für diesen saustarken Radiobeitrag, und zwar in der von Oliver Kahn und der DFL beworbenen Wettbude um die Ecke. Im Mai feierte dann nach dem Gewinn der Champions League nicht bloß Real Madrids noch Spitzenheiland Ronaldo sich und seine Mitstreiter als die, die sich dopen. Auch die Granaten des Jahres, die deutschen Auswahlbolzer Özil und Ilkay Gündoğan, gingen in die Vollen und posierten vermutlich von ihren berufsbedingt degutanten Beratern angetrieben für ein seither weltberühmtes Foto mit dem Faschisten Erdogan. Nicht eine Sekunde in Erwägung ziehend, was passiert wäre, hätte, sagen wir, Thomas Müller mit Monsieur Gauland ein Tête-à-Tête runtergerockt, brach umgehend eine Staats- und oder Gesellschaftskrise aus, während derer allenthalben die Rassismuskeule gegen jene geschwungen wurde, die Kritik an einer politischen und insbesondere merkantilen Interessen gehorchenden Inszenierung formulierten, die ein paar geschäftstüchtige und geltungsgierige Kasper ausgeheckt hatten. Zu diesem kalkulierten Theater gehörte der ostentativ schmollende Stinkstiefel Özil genauso wie der lächerliche dreiteilige Rücktritts- und Rundumschlagsschrieb aus seiner Entourage, in dem der täppische DFB-Präsident Reinhard Grindel derart unverschämt beleidigt wurde, dass man sich gezwungen sah, ihn zu verteidigen. Wie bitte? Es sei in dem ganzen Getöse um Integration gegangen? Er fordert die AfD die Abschaffung der Grenzen. Glücklicherweise rückte unsere Edelgestalt des Jahres, der Herold Uli Hoeneß, die Maßstäbe zurecht. Er sei froh, dass der Spuk ein Ende habe, blökte er. Mesut Özil hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen und jetzt versteckt er sich und seine Mistleistung hinter diesem Foto. Einmal in Fahrt und bei Laune teilte Hoeneß etwa gegen den Leverkusener Belarabi aus. Er habe geisteskrank gefoult und stellte am 19. Oktober auf der besten Pressekonferenz aller Zeiten, des größten Vereins aller Zeiten, des FC Bayern München, klar, der Verteidiger Juan Bernat sei abgeschoben worden, weil er einen Scheißdreck gespielt habe. Wohlgemerkt, der Double-Bind-Forschung prächtigstes Anschauungsmaterial liefernd im Anschluss an Karl-Heinz Rummeniges epochal blöde und anmaßende Predigt über Medienmoral und sprachliche Sittlichkeit, die in den Tränen treibend mahnenden Worten gipfelte. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Der heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aus all dem unaufhörlichen, geistzertrümmernden Gelärme und Drecksgeschwafel stach im Infernaljahr 2018 von eskalierenden Fanprotesten, tumultuarischen Jahreshauptversammlungen und nicht zuletzt Gianni Infantinos gigantischen Geheimgaunereien, hier bitterlich zu schweigen, indes schließlich jener kolossale Satz heraus, den Sky-Reporter Sebastian Hellmann am 22. Dezember vor der Begegnung Frankfurt FC Bayern aus den Katakomben des Waldstadions in die Erdumlaufbahn jagte. Ribéry zieht sich noch einmal die Jacke an. Doch, doch, Ribéry zieht sich noch mal die Jacke an. Auf einen ebenbürtigen Kracher werden wir 2019 gewiss vergeblich warten. Ribéry zieht sich noch mal die Jacke an. Nee, für diesen Hammer, den Sportsatz des Jahres 2018, ist der Klaas-Reluzius-Preis fällig. Au, so sei es. Zum heiligen Hoeneß aber auch. Der satirische Sportjahresrück- und Ausblick war das, stilsicher formuliert von Jürgen Roth, ebenso gesprochen von Franz Laake, gegen Ende dieser Sendung. Danke fürs Zuhören.